Also alles neu beim neuen Projekt des ägyptischen Künstlers Wolf Schorki, das jetzt in den Räumen der Kunstsammlung Düsseldorf zu sehen ist. Dort sind diese Cabaret Crusades bis zum 4. Januar. Um Kellerräume und kriminellen Träume geht es heute in unseren Filmen der Woche. Der erste ist von dem Österreicher Ulrich Seidel, der schon seit 20 Jahren die Zuschauer das Fürchten lernt. Kein Abgrund, vor dem er zurückschreckt, ob in Dokumentarfilmen wie Tierische Liebe oder in Spielfilmen wie Hundstage. Jetzt hat er sich ganz nach unten begeben in die Keller seiner Landsleute und dort hört man zum Beispiel das. Ich bin eine Masochistin, ich liebe Schmerzen jeglicher Art, Nadeln, durch die Nippeln, Nadelungen am Rücken. Ich hatte schon zweimal ein Nadelkorsett. Schläge aller Art, mit Spuren, ohne Spuren. Eine Schmerzensfrau aus Ulrich Seidels neuem Film Im Keller. Anke Lebeke kennt auch schon die anderen Gestalten, die da durch diese Kellerräume geistern. Wer tritt denn da noch so alles in dieser Unterwelt auf? Ja, wir lernen zum Beispiel noch Waffennarren kennen, ein SM-Ehepaar, wo er der Knecht ist, aber das Schlafzimmer bleibt trotzdem eine ganz zärtliche Zone. Nur wenn man runter in den Keller geht, dann packt sie eben ihr Spielzeug aus mit so einer sadistischen Miene und zeigt das alles. Aber wir lernen auch einen Altnazi kennen, auch viele einsame Menschen, die im Keller zum Beispiel noch einen Partykeller haben. Man spürt, da ist schon lange nicht mehr gefeiert worden. Und ich finde ja, dass Ulrich Seidel so ein bisschen die Arbeit von Sigmund Freud auf der Leinwand fortsetzt. Also Keller, das ist ja das Verdrängte, das Unbewusste. Vor seiner Kamera dürfen die Leute eben ihre Obsessionen ausleben, sich auch freisprechen. Und er macht das ja auch so wie Sigmund Freud, dass er eben gar keine Fragen stellt, sondern sich das einfach anhört. Und ich finde das eben ganz spannend, weil man da mit einer Normalität konfrontiert wird, die man so nicht kennt. Und dadurch fangen wir auch an, unsere eigene Normalität immer wieder zu hinterfragen. Wenn Sie schon Freud sagen, drängt sich natürlich die Frage aus, ob das auch für die Protagonisten was Therapeutisches hat. Ich würde immer sagen, das ist so ein Selbstfindungsprozess. Also es ist ja auch teilweise inszeniert. Sie dürfen sich ja auch inszenieren, überlegen, was sie anziehen. Und man wird tatsächlich auch mit in andere Welten genommen. Also die Frau, die wir da eben gehört haben, das ist eigentlich eine Sozialarbeiterin und die kümmert sich um geschlagene und missbrauchte Frauen. Und sie ist selbst auch mal missbraucht worden und geschlagen. Und die macht durchaus einfach den Unterschied aus, wann eben eine Gewalt ihr Lust bereitet, aber wann sie Gewalt eben auch ablehnt. Also insofern lernen wir da auch noch, was habe ich eher das Gefühl gehabt, die Frau ist so eine Therapeutin für uns, was auch eine Perversion bedeuten kann oder wie man eine Perversion anders erleben kann. Also man stellt unheimlich viel in Frage und natürlich nimmt uns Ulrich Seidel mit seinen langen Einstellungen auch immer in so eine filmische Schraubzwinge, aber gleichzeitig braucht es eben auch diese Länge, weil die Leute ja wirklich, man sieht das so richtig, die durchleben einen Prozess, man bekommt das so richtig mit, wie sie so zu sich selbst finden und das ist eben ganz spannend und dafür braucht es eben auch diese Geduld. Also kein Voyeurismus, wie ihm oft vorgeworfen wird. Nee, ich finde das überhaupt nicht. Ich habe ja eher das Gefühl, dass Ulrich Seidel ein großer Menschenfreund ist. Ich meine, wer schenkt denn schon seinen Blick so lange einfach anderen Menschen, lässt sich darauf ein? Und ich meine, wenn er auf Filmfestivals wie in Venedig, da wurde dieser Film gezeigt, dann kommen die ganzen Protagonisten ja auch mit. Die erzählen dann ja auch auf der Pressekonferenz weiter und sowas. Also die fühlen sich nicht ausgestellt und er führt die auch weiß Gott nicht vor. Der zweite Film, den Sie ausgesucht haben, heißt The Drop und ist die erste Hollywood-Produktion des belgischen Regisseurs Michael Roskam. Und der konnte ziemlich tolle Schauspieler für diesen Film gewinnen, nicht? Ja, haben wir zum Beispiel James Gandolfini in seiner letzten Rolle, ist hier eine Nebenrolle. Also so als Mafia-Boss Soprano hat er ja so ein bisschen die Rampensau rausgelassen. Aber hier merkt man, dass er einfach auch ein guter Teamplayer ist. Aber er hat gleichzeitig wieder diese Mischung aus Choleriker und trotzdem Melancholiker. Und die eigentliche Hauptfigur ist Bob, der wird von Tom Hardy gespielt. Das ist ja einer dieser britischen Schauspieler, die so unheimlich minimalistisch auftreten können und trotzdem alles erzählen. Und diese beiden, Gandolfini und Hardy, haben eben so eine Kneipe, sind auch mal Ex-Kriminelle gewesen. Und jetzt führen sie eigentlich ein ganz ruhiges Leben. Es ist nur so, dass alle Gangster in der Umgebung hier noch ihr Geld waschen. Und das ist alles so schön gezeichnet. Auch als Zuschauer ist man ganz schnell Stammgast. Dann ist es aber so, dass Bob eine Freundin findet und ein Bip Pitbull-Terrier, so einen kleinen angeschlagenen Hund. Und dann kommt auf einmal so ein fieser Möb, der sagt, er ist der Besitzer von den beiden. Dann wird noch die Bar ausgeraubt und die müssen das Geld wieder auftreiben. Und dann kommen wieder ihre ganzen alten kriminellen Aktivitäten zum Vorschein. Und damit überraschen sie nicht nur die feindliche Umgebung, sondern auch uns Zuschauer. Das klingt nach einem eher stillen Film fast, also nicht so eine Action-Komödie oder sowas. Ist wunderbar klassisch erzählt. Das hatte der Regisseur ja auch schon mit seinem Regiedebüt Bullhead. Da konnte er ja auch so soziale Realitäten aus Belgien mit so Kinospannung so konfrontieren. Und ich finde das auch ganz gut. Das sind hier alles so angeschlagene, verlorene Typen. Und eigentlich treffen hier so mehr auch Neurosen aufeinander, als dass es nur um eine äußere Spannung geht. Aber die gibt es natürlich auch noch. Und das ist auch ganz spannend bis zum Schluss, weil jeder hier mit so zugedeckten Karten spielt. Man ist wirklich am Ende ziemlich überrascht. Anke Lewicke über Ulrich Seidels Besuch im Keller und das Hollywood-Debüt von Michael Roskam, The Drop. Beide Filme sind ab dieser Woche in unseren Kinos zu sehen.